schlag ich für dich ein und schling dir 7 Ketten um Hüfte, Arm und Bein. Mein Haus hat 7 Türen, ich sichere mein Versteck mit 7-fachen Schlössern und die Schlüssel werf ich weg. Und nicht 1, nicht 2, nicht 3 und 4, nicht 5-mal still ich meine Gier. Auch 6 ist nicht genug, 7-mal flecht ich dein Haar um den alten Apfelbaum. 7-mal und es wird wahr, du hast keine Wahl, denn die 7 ist meine Zahl. Ich habe 7 Hunde, die wachen vor dem Haus, und 7 Raben singen ihr Lied Tag ein, Tag aus. Nicht 1, nicht 2, nicht 3 und 4, nicht 5-mal still ich meine Gier. Auch 6 ist nicht genug, 7-mal flecht ich dein Haar um den alten Apfelbaum. 7-mal und es wird wahr, du hast keine Wahl, denn die 7 ist meine Zahl. Sechsmal hab ich's hingenommen.